Da war ich genau alt, 9 Jahre. Und nachdem mein Vater ein Arbeiter war, und er sich das konnte überhaupt nicht leisten. Wir waren 5 Kinder. Und er hat gesagt, wenn er musikalisch ist, kann er ja sein. Aber bei mir muss er Gewerbe lernen. Weil bei mir hat Gewerbe, das heißt, einen Beruf lernen, der Beruf hat einen Grundstock. Musiker sind Tage nichts. Und er hat sich darüber natürlich nicht überreden lassen. Aber ich habe im Geheimen immer schon auf Musik, das heißt, ich wollte Musiker werden. Und dann, wie ich das Instrument bekommen habe, das heißt, ich habe es gefunden auf einem Dachboden oben, eine Zither, und da habe ich meinen Vater gebeten, er soll mir Zither spielen lernen. Und dann hat er gesagt, bitte, werden wir sehen. So, meine Damen und Herren, kommen Sie bitte näher, Freunde, Römer, Mitbürger, liebe Bevölkerung. Ich heiße Sebastian, ich bin ein Tourguide, ich bin kein Kanalarbeiter. Kommen Sie ruhig ran ein bisschen. Es hat 2 Vorteile, ich muss nicht so schreien, ich habe eine sehr feuchte Aussprache und man gewöhnt sich gleich an das feuchte Milieu im Kanal. Das ist natürlich ein Scherz, meine Damen und Herren. Gut, wir kommen zu den Sicherheitshinweisen. Alle haben sie gelesen. Es ist ein echter Kanal. Ich wiederhole es noch mal kurz. Bitte, wenn Sie was angreifen, nicht in Mund oder Augen fassen. Nachher kann man sich die Hände desinfizieren. Bitte auch keine E-Zigaretten, offenes Feuer. Und ganz wichtig, unseren Anweisungen Folge leisten. Gut, dann würde ich sagen, sind Sie bereit für den Kanal, für den Untergrund? Dann gehen wir runter. Fotos, Filme erwünscht und erlaubt. Thank you.

drücke mir nicht auf den Knopf, weil ich hau dir auf die Finger drauf. Und er hat doch gedrückt und ich haare mit der Faust auf den Finger drauf. Das hat sehr, sehr weh getan. Aber das hat ihm gar nichts ausgemacht, sondern es ist finster geworden und der Film läuft an. Und in dem Moment höre ich mich von der Leinwand runter spielen. Hat Carol ohne meines Wissens, währenddem ich gespielt habe, mich aufgenommen. Und von dieser Minute an, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich selbst gehört habe. Na dann, was gegen mich? Und von dieser Minute an habe ich gewusst, ich werde es und muss es schaffen. Am 3. September 1949 war die Premiere in London. Und schon bei der Premiere hat sich gezeigt, dass der Film Erfolg hat. Denn wenn ein Engländer, was ich nicht wusste, nach der Vorstellung anfängt zu pfeifen, ich habe geglaubt, ich wäre ausgepfiffen, ich bin auch ausgeburt aus dem Kino. Ne? Derweil war das aber Erfolg. Ne? Und von diesem Tag an hat meine Karriere begonnen. Ich habe den Film gesehen, Der dritte Mann. Der Film übrigens ging um die Welt. In Berlin haben sie, glaube ich, 115 Lichtspieltheater damals gehabt und in 90 haben sie den dritten Mann gespielt. Also jeder wollte diesen Film sehen. Warum natürlich auch? Wien war bekannt als Operettenstadt und auf einmal sieht man eine zerbombte Stadt mit natürlich den vier Sektoren, ein gemeinsam verwalteter Bezirk, der Schwarzmarkt, der Penicillinschmuggel, alles das waren wahre Geschichten, die Graham Greene, der Autor der Novelle und auch des Drehbuches, hier in Erfahrung gebracht hat. Ne? Orson Welles hätte niemals Kontakt mit dem Kanalwasser aufgenommen. Deswegen haben sie einen Statisten genommen, ein sogenannter Luxury Extra. Warum Luxury? Die Leute haben damals in Wien gehungert. Das war eines der schlimmsten Hungerjahre überhaupt. Haben gelebt von 900 Kalorien am Tag. Das ist so viel wie ein Big Mac. Und man hat ziemlich lange gebraucht, um einen beleibteren Statisten zu finden. Der hatte nämlich gute Beziehungen. Sein Bruder war Fleischhauer im Waldviertel. Dann folgen Sie mir bitte in die Überfallkammer. Das ist nämlich einer der Hauptdrehorte des dritten Mannes. Da sieht man auch diese berühmte Überfallmauer, wo eben die Filmfigur des Harry Lime drüber gelaufen ist. Genau, Harry Lime alias Orson Welles. Dieser Herr hier war ein Superstar zu seiner Zeit, allerdings auch eine Diva. Man musste den Kanal mit Seife reinigen, beziehungsweise die Wände, bevor er überhaupt runtergegangen wäre. Er kam angeblich 1,5 Tage zu spät zu den Dreharbeiten. Deswegen hat angeblich, nix ist fix, der Regisseur diese wunderbaren Schattenrisse im Film, Sie kennen diese Schattenszenen, erfunden. Der Hauptdarsteller war nicht da, das Team stand da, man musste was machen. Ihm selber hat man angeboten $100.000 oder eine Gewinnbeteiligung. Wofür glaubt ihr, hat er sich entschieden? Die Dollar, nur Bares ist Wahres, ist richtig. Er war chronisch in Geldnot, er hat immer über seine Verhältnisse gelebt. Er hat auch nicht an den Erfolg des Filmes geglaubt, ein großer Fehler, denn Der dritte Mann ist tatsächlich der erfolgreichste britische Film aller Zeiten, sowohl künstlerisch als auch kommerziell. Thank you.

Dann hat er gesagt, okay, weißt was, das ist interessant, das Instrument, die Zither, kannte kein Mensch außerhalb Österreichs, vielleicht noch ein bisschen in Süddeutschland und in der Schweiz, sonst war das völlig unbekannt, der Sound natürlich sehr speziell, muss man auch sagen, und er hat gesagt, das bringen wir in den Film, weil das ist Lokalkolorit. Und haben gesagt, okay, komm mit uns nach London, wir nehmen das dort auf. Der Karas konnte natürlich kein Englisch. Dann hat er gesagt, nein, ich fahre nicht weg aus Wien, ich habe so viel Heimweh sonst. Dann haben sie gesagt, du verstehst das nicht, wir bezahlen dich gut. Dann hat er gesagt, nein, ich habe Flugangst, ich bin noch nie geflogen. Was haben sie dann gemacht? Schlau, nämlich, sie sind rübergegangen in den Schwarzmarkt, gleich hier um die Ecke, haben einen Pelzmantel gekauft für wenig Geld, haben den der Frau geschenkt und schon war er in London. Das ging dann relativ schnell. Ja, die Pelzmäntel. Die gab es damals allerdings billig, weil die Leute haben ja nichts zu essen gehabt. Also man hat eigentlich einen Pelzmantel für einen Topf Fett und ein bisschen Mehl hergegeben. Es war wirklich eine sehr harte Zeit, schlimmer als im Krieg selber. Ein Star gewesen, also zumindest, ich habe mich niemals als Star gefühlt, sondern durch den Film, den dritten Mann, bin ich weltbekannt geworden. Und dass ich natürlich, man hat mich von einem Ort zum anderen geflogen und gezerrt. Das ist bei mir persönlich heute noch immer im Unterbewusstsein gewesen. Sehen Sie das? Und ich habe mich aber auch nie als Star gefühlt und heute auch nicht. Schauen Sie, das entweder ist man ein Vollblutmusiker, sehen Sie, oder man ist ein Schema. Und ein Schema ist nur, kann kein Gefühl haben. Und ich liebe mein Instrument abgöttisch. Und vielleicht liegt darin an die Würze. Zu meiner Zeit kann ich mich erinnern, wie ich angefangen habe, hat es gegeben hunderte von Zitterspielern bei der Harika. Heute bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ich gehe zwar heute auch nicht mehr zu der Harika, aber ich spiele sie noch immer gern. Ich übe auch jeden Tag 2-3 Stunden täglich. Und wenn ich einmal 1-2 Tage nicht spiele, dann habe ich eine Sehnsucht, dann geht mir was ab. Das ist die Zither. Dann schauen Sie, um die Zither zu erlernen und zu spielen, ist die erste größte Voraussetzung. Eine Liebe zu den Instrumenten und die Liebe muss ganz, ganz groß sein. Und ein Gefühl, das von Herzen kommt. Wenn Sie können mit der Zither weinen, lachen, alles miteinander, aber Sie können auch Leute vertreiben. Wie man das macht, das kann ich gar nicht. Aber ich kann Ihnen nur ein Beispiel nehmen. Und ich habe einen guten Professor gehabt und der hat immer zu mir gesagt, Karas, wenn Sie Musik spielen, dann müssen Sie immer wissen, was will der Komponist. Was will er damit sagen? Und Sie müssen das herausfinden. Aber nicht theatralisch, sondern mit Gefühl und mit Herz. Und die Zither verlangt hundertprozentig nur, dass man mein Herz spürt. Weil sonst klingt es wie eine Spenglerwerkstatt. Wissen Sie? Das war sehr schlimm für ihn, London, weil er hatte wirklich fürchterliches Heimweh. Arbeitstage 12 bis 14 Stunden pro Tag. Er war selber sehr stark kurzsichtig. Sie haben ihn dort am Küchentisch vom Regisseur, übrigens, den sie extra da ins Tonstudio gebracht haben, weil er so gute Resonanz hatte, haben sie ihn vor Leinwand gesetzt. Dort musste der zum Film spielen und dem Regisseur hat das alles nicht gefallen, weil der die ganzen Eugenlieder gespielt. Und der hat gesagt, na, wir brauchen was Originäres, wir brauchen was Spezielles, nur für den Film. Und dann hat er wirklich angefangen, mit über 40 dort zu improvisieren, komponieren, was er nie gemacht hat. 12 bis 14 Stunden, habe ich schon gesagt, am Tag gearbeitet. Was ist dann passiert? Manchmal ist der Pech, wie wir in Wien sagen. Das Tonstudio ist abgebrannt. Na, und er musste alles neu aufnehmen. Na, also von daher war es sehr hart. Sie wurden wirklich nur wenige Tage vor der Filmpremiere in London dann eigentlich mit dem Soundtrack fertig. Ja, das hat sich, glaube ich, aber trotzdem für ihn gelohnt, weil die Musik wurde genauso weltberühmt wie der Film. Ja, der Karas, wie gesagt, der wurde dann auch weltberühmt, hat seine Flugangst überwunden. Rund um die Welt ging es in einer zweijährigen Promotion-Tour.

Sie hörten Der vierte Mann. Der Zitherspieler, heurigen Musiker und Komponist Anton Karas von Alfred Treiber und Richard Goll. Eine Produktion des österreichischen Rundfunks aus dem Jahre 1979. Ergänzt für diese Sendung um eine Reportage von Michael Marek von einer historischen Stadtführung auf den Spuren von Harry Lime. Informationen und den Download dieser Sendung finden Sie unter wdr3.de und in der ARD-Audiothek.